bleibt kein Geheimnis, nun ist soweit. Das Feature ist fertig und groß das Geschrei. Ich baue und lad meinen Lieblingshomie ein, mit dem ich auf dem Beat flow und euch noch zeig, dass die alten Zeit schnell wiederkommen kann und dass wir auch mit neuen Liedern bomben können. Halt das Mic in der Hand, weil's meine Berufung ist und halt schon hab's, weil's wie eine Art Schulung ist. Mit vier Fäusten und zwei Gedanken machen wir mit zwei Schritten mehr platt als Elefanten. To my crew, mit für neue Hip-Hop-Ideen. Ihr sagt, dass Hip-Hop nicht rockt, dann habt ihr uns nicht gesehen. Steht ihr auf konservative alte Säcke, dann seid die Bounce in der kalten, falschen Ecke. Das ist Untergrund-Hip-Hop in komplett neuem Licht. Alle Rapper nehmen Stift hoch und freuen sich. Zwei Untergrund-Rapper kommen näher ans Mic, treten alte Türen ein, gehen alle Wege zu zweit. Die alte Bohne und Lieblings-Homie Heidi gehören zum neuen Eisen und das bleibt so. Zwei Untergrund-Rapper kommen näher ans Mic, treten alte Türen ein, gehen alle Wege zu zweit. Die alte Bohne und Lieblings-Homie Heidi gehören zum neuen Eisen und das bleibt so. Nun sind wir endlich wieder zu zweit. Das ist jetzt kein Spaß, nein, es ist die pure Herrlichkeit. Elbon hatte die Idee und ich sagte, was geht? Du meinst, Homie, logisch, das machen wir, das steht. Freu mich auf die Kollaboration mit ihm. Das ist ne ganz andere Situation im Team. Bin dabei, loszulegen und flow auf dem Beat. Das ist so geil wie surfen im Hawaii-Gebiet. Niemand, der mich stört, aber jeder, der mich hört. Du meinst forever, die wissen einfach, was ich gehört. Underground Hip-Hop ist wieder im Leben für dies. Das Release hab ich mein Leben gegeben. Kleiner Rapper ganz groß will hoch hinaus. Elbon und Hijo, ein Augenschmaus. Gebt uns ein Mic und macht euch bereit. Das ist das Beste, was ihr jetzt hören könnt zur Zeit. Ja. Zwei Untergrund-Rapper kommen näher ans Mic, treten alte Türen ein, gehen alle Wege zu zweit. Die alte Bohne und Lieblings-Homie Hijo gehören zum neuen Eisen und das bleibt so. Zwei Untergrund-Rapper kommen näher ans Mic, treten alte Türen ein, gehen alle Wege zu zweit. Die alte Bohne und Lieblings-Homie Hijo gehören zum neuen Eisen und das bleibt so. Zwei Untergrund-Rapper kommen näher ans Mic, treten alte Türen ein, gehen alle Wege zu zweit. Die alte Bohne und Lieblings-Homie Hijo gehören zum neuen Eisen und das bleibt so. Zwei Untergrund-Rapper kommen näher ans Mic, treten alte Türen ein, gehen alle Wege zu zweit. Die alte Bohne und Lieblings-Homie Hijo gehören zum neuen Eisen und das bleibt so.